Das war eine Band, die heißt Willard Grand Conspiracy aus Boston, Massachusetts. Aber ihre Songs handeln eigentlich nicht von der Ostküste. Sie handeln vom Mittelwesten oder vom Süden der USA. Und einige Songs sind geschrieben worden in Carson City, Weihnachten irgendwann einmal, als sie sich dort aufgehalten haben und begonnen haben, Songs zu schreiben. Ein paar andere sind in Memphis, Tennessee geschrieben worden. Und so geht es quasi quer durch den Mittelwesten, wie gesagt, und durch den Süden der USA. Willard Grand Conspiracy. Everything's Fine heißt die CD dieser Band aus Boston, Massachusetts. Und man weiß nicht ganz genau, ob dieses Everything's Fine ironisch oder ernst gemeint ist. Willard Grand Conspiracy, das sind zwei Personen, zwei Herren. Robert Fischer ist der eine und Paul Austin ist der andere. Der eine ist relativ dick und der eine, der stottert dafür. Ein sehr schönes Album auf jeden Fall. Und der Song, den wir gerade eben gehört haben, der heißt Christmas in Nevada. Die Willard Grand Conspiracy ist im November übrigens auf Tournee durch die Bundesrepublik. Russ Tolman ist der nächste Interpret. Russ Tolman und Quadraphonic Highway.